Yeah. Kollege der Boss, DJ Devin, Selfmade Records, 2008. Ah, okay. Ey, guck mal, Bitch. Ja, pass mal auf. Folgendermaßen stellt sich die Sache dar. Ey, diese Rapper sind nicht cool wie Kollega. Diese Rapper sehen zu, wie ich rumspazier in Schlangenlederschuhen. Diese Rapper sind nicht true wie Kollega. Diese Rapper verlieren Blut, denn ich ball die Faust hoch aus und schlage zu. Diese Rapper sind nicht real, die Bitches sind nicht wirklich kredibil. Ey, das sind friedliche Weedgiffer, keine G's. Diese Rapper sind nicht big in Bits. Ey, Bitch, das sind kleine Kids. Fuck, ey, diese Rapper sind nicht ich. Ey, ich tauch auf, Bitches zücken Digitalkameras. Es ist Kollega Boss auf wie ein Sizilianer Clanparty. Initialen tragen da Silberringe am Mittelfinger. Ich bin immer noch der King, der Rest ist immer noch behindert. Diese Spinner sind wie dieser Ochsenknecht-Rabauke. Grottenschlechtes Aussehen, aber rotzfreches Auftreten. Machen auf Mafia Verbrecher, doch sind maximal paar lächerliche Spastiker wie Bastian Pastewka. LG-Rapper, ich kauf auf Kreditkarte Gold und Nerz. Dein Geld ist jetzt wie Heath Ledger, es spielt keine Rolle mehr. Yeah, du siehst mich Aston Martin, SLK und Lexus fahren. Stets grübel über die Endlösung der Rapper-Frage. Während dein Album keine Menschenseele kauft, ey, dafür gäbe keine Menschenseele. Centbeträge aus, es ist der Boss auf hohem Ross wie Burgritter. Denn der Rest der Rap-Szene ist abstoßend wie Tourspringer. Diese Rapper sind nicht cool wie Kollega. Diese Rapper sehen zu, wie ich rumspazier in Schlangenlederschuhen. Diese Rapper sind nicht true wie Kollega. Diese Rapper verlieren Blut, denn ich ball die Faust hoch aus und schlage zu. Diese Rapper sind nicht real, die Bitches sind nicht wirklich kredibil. Ey, das sind friedliche Weedkiffer, keine G's. Diese Rapper sind nicht big in Biss. Ey, Bitch, das sind kleine Kids. Fuck, ey, diese Rapper sind nicht ich. Ey, ihr seid Dreschspielende Homos. Ich trag nie Textilien ohne Reptilien-Logo. Deine Pepsi-ende Hoblot für nen Tenner ins Striptease-Läden. Vor Pennern, die Whisky-Lehren in meinem Heimatland ringen Männer mit Grizzly-Bären. Der Halbkanadier, ich pumpe die Eisenhand in Bunker, die beiden ganz unter dem Seidenmantel. Seh die Rapper und pump diesen kleinen Schlampen die Lungen voll Blei des Nachts im Dunkeln der Seitengassen. Funkelndes Eis am Handgelenk, ey, der Schmuckliebhaber. Patientenweise Spuckung, deshalb ständigen Muskelkater. Fendi, Gucci, Prada, Christian Dior. Ey, meine Abstellkammer sieht aus wie der Citibank-Tresor. Ich bin nach wie vor am Start mit großem Automobil. Ey, du eher nicht, in deinem Automobil kriegt man Klaustrophobie. Wenn ich lautlos durch die Streets im Maserati fege, machen Rapper Stielaugen, bis die Kapillargefäße platzen. Rapper sind nicht cool wie Kollega. Diese Rapper sehen zu, wie ich rumspazier in Schlangenlederschuhen. Diese Rapper sind nicht true wie Kollega. Diese Rapper verlieren Blut, denn ich ball die Faust hoch aus und schlage zu. Diese Rapper sind nicht real, die Bitches sind nicht wirklich kredibil. Ey, das sind friedliche Weedgiffer, keine G's. Diese Rapper sind nicht big in Biss. Ey, Bitch, das sind kleine Kids. Fuck, ey, diese Rapper sind nicht ich. Yeah, diese Rapper sind nicht ich. Kollege der Boss 2008, DJ Devin, Tuning Bass und Bordstein fressen. Yeah. Mein neues Album, diesen Sommer, Takeover.